sein Panier und ging voran zum Sieg. Immer sind wir Sieger, so ertönt es wieder, wenn Verirrte kommen heim, sie sich mit uns erfreuen, wie schön ein Gottes Kind zu sein, wie schön von Sünden frei und rein, wie schön, wenn alles, alles gut durch Jesu teures Blut. Bedroht die Welt uns noch so sehr, wir fürchten uns doch nicht, wenn Jesus uns nur immer hilft, ist stets der Sieg in Sicht. Immer sind wir Sieger, so ertönt es wieder, wenn Verirrte kommen heim, sie sich mit uns erfreuen, wie schön ein Gottes Kind zu sein, wie schön von Sünden frei und rein, wie schön, wenn alles, alles gut durch Jesu teures Blut. Welch schöne Arbeit haben wir, der Heiland schauet zu. Und stets und freut sich, wenn Sünder Buße tun. Immer sind wir Sieger, so ertönt es wieder, wenn Verirrte kommen heim, sie sich mit uns erfreuen, wie schön ein Gottes Kind zu sein, wie schön von Sünden.